Was macht er? Ich kann es nicht richtig sehen. Er steht zu weit rechts. Wart! Nein, ich kann es nicht sehen. Stell dich dahin. Das ändert auch nichts. Versuch's doch mal. Nein, kann nicht sehen. Was ist denn rechts? Das Bett und ein Wandschirm. Ist er hinter dem Wandschirm? Ich weiß es nicht, vielleicht hinter dem Bett. Ja, steht das Bett nicht an der Wand? Die Wand ist weiter hinten. Vielleicht hat er sich wieder ins Bett gelegt. Ich kann es nicht sehen. Ah, jetzt kommt er in die Mitte. Er hat ein Buch in der Hand. Er schlägt es auf. Er legt es auf den Tisch. Liest er? Nein, er steht vor dem Tisch. Er betrachtet das Buch. Ist er immer noch im Schlafrock? Er geht zum Fenster. Was macht er? Er senkt den Kopf. Er legt seine rechte Hand an die Backe. Hat er Zahnschmerzen? Hat er Zahnschmerzen? Ich glaube nicht, er denkt nach. Was sieht man durch das Fenster? Das Haus gegenüber. Ist dort jemand? Kann ich nicht sehen, er steht davor. Vor einem Fenster hängt Wäsche. Von einer Frau? Ich sehe eine Unterhose. Ist niemand am Fenster? Er kommt zum Tisch zurück, setzt seine Brille auf. Ist jemand zu sehen? Nein, die Unterhose, ein Hemd, zwei Paar Socken. Er setzt sich, schlägt das Buch auf. Ist er immer noch im Schlafrock? Er sucht etwas in dem Buch. Eine Postkarte. Er liest sie, hebt den Kopf, setzt seine Brille ab, betrachtet die Karte. Kannst du sie erkennen? Ich sehe etwas Blaues. Hat er immer noch seinen Schlafrock an? Er will sie. Ah, er steckt sie in den Spiegelrahmen. Was? Die Karte. Wohin? Links über die Kommode. Er zieht eine Schublade auf, nimmt ein Hemd heraus. Nein, ein Pullover. Nein, ein Hemd. Er legt es auf den Tisch. Er betrachtet es. Was? Das Hemd. Er faltet es auseinander, legt es über die Stuhllehne. Zieht er sich jetzt an? Er blickt durchs Fenster, sinkt den Kopf, legt seine linke Hand an die Backe. Also doch Zahnschmerzen. Er kehrt zum Tisch zurück, setzt seine Brille wieder auf, blickt zum Spiegel. Ah, jetzt sieht er seinen Schlafrock aus. Er ist ganz nackt. Er betrachtet sich, befühlt sich. Was? Nichts. Was macht er? Nichts. Anscheinend tut ihm der Rücken weh. Er reibt sich sein Kreuz. Wie sieht er aus? Mager, behaart. Er stellt seinen linken Fuß auf den Stuhl. Er macht sich einen Fußnagel sauber. Bist du sicher, dass niemand gegenüber ist? Ich kann es nicht sehen. Er steht vorm Fenster. Hat er den Vorhang nicht zugezogen? Nein. Was macht er? Er macht seine Fußnägel sauber. Am Bein hat er eine Warze. Siehst du ihn von vorn? Fast. Was ist das für ein Buch? Ein gelber Einband. Der rechte Fuß. Was steht vor der Kommode? Ich kann es nicht sehen. Siehst du nicht ein Stück vom Bücherschrank? Nein. Vielleicht rechts vorm Bett oder zwischen dem Bett und der Wand. Nein, ich sehe keinen. Er hat einen Pickel an seiner Wade entdeckt. Er drückt ihn aus. Er setzt sich wieder, schlägt das Buch auf, stützt die Ellenbogen auf den Tisch, liest. Er reibt sich sein Kreuz. Gegenüber bewegt sich etwas. Jemand hat den Vorhang zugezogen. Nichts. Er steht auf, setzt seine Brille ab, geht zum Spiegel, nimmt die Karte, betrachtet sie. Er legt sie wieder ins Buch, geht zum Waschbecken. Wo ist das Waschbecken? Links vom Fenster. Was macht er? Ich glaube, er pisst. Ja, er lässt das Wasser laufen. Er hat einen ganz weißen Hintern. Er sieht zum Fenster hinaus. Er geht ganz dicht ans Fenster. Er... Was? Ich glaube, er... Was denn? Ich dachte, er würde. Er denkt nach. Er legt seine linke Hand an die Backe. Er geht zum Bett, kommt zum Tisch zurück. Er zieht seinen Schlafrock wieder an. Nimmt die Karte wieder aus dem Buch, steckt sie in den Spiegelrahmen. Er betrachtet sich, streicht sich über den Kopf. Er geht zum Waschbecken, nimmt eine Flasche, schüttet sich davon etwas auf den Kopf. Shampoo? Eher Haarwasser. Was macht er? Er geht auf und ab und massiert sich dabei den Kopf. Was ist das für ein Buch? Gelb, ich kann nicht sehen. Und die Karte? Blau, ich glaube, eine Landschaft. Wo ist er? Beim Bett. Hinterm Bett. Kann ich nicht mehr sehen. Ah, gegenüber bewegt sich etwas. Aus dem Vorhang kommt eine Hand, ein Arm. Er öffnet das Fenster, nimmt die Unterhose, die Socken, das Hemd. Das Fenster wird wieder geschlossen. Wer ist das? Ein Arm. Was ist rechts von dem Fenster? Die Hauswand. Nein, im Zimmer rechts. Ein Stuhl mit einem offenen Koffer. Was für ein Koffer? Braunes Leder. Groß? Mittel. Kannst du erkennen, ob etwas drin ist? Ich glaube, Papiere. Ja, eine Art Aktenstück. Und der Ärmel von einem schwarzen Pullover. Ist kein Schild auf dem Koffer? Doch. Ja, was für eins? Zu klein, jedenfalls von einem Hotel. Ist das der einzige Koffer? Rechts steht noch etwas auf dem Boden. Ist zu weit auf der Seite. Vielleicht eine Tasche oder eine Schachtel. Ha, er kommt zurück. Ich glaube, er macht sein Bett. Und jetzt? Wieder dahinter. Was ist das denn? Was? Eine Eisenstange oder wahrscheinlich eine Gardinenstange? Wo? Sie kommt vom Bett her, schiebt sich in die Mitte. Sie reicht jetzt bis zum Tisch, stößt an den Tisch. Ich sehe seine Hand. Er kommt ganz langsam näher, hält die Stange am anderen Ende, als ob er angelt. Er schiebt sie auf den Tisch, er kommt ganz langsam näher und sieht dabei in den Spiegel. Siehst du ihn im Spiegel? Nein. Ja, was macht er denn jetzt? Er legt die Stange auf den Tisch, misst sie mit der Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er fasst sie am anderen Ende an. Er geht ganz langsam zu Bett. Er zielt auf etwas. Kann ich nicht mehr sehen. Das Buch ist verschwunden. Verschwunden? Ich sehe es nicht mehr auf dem Tisch. Es liegt nicht mehr da. Er hat es sicher mitgenommen, als er zum Bett ging. Was kann nur da hinten sein? Siehst du nichts im Spiegel? Nein. Eben hat er seinen Schlafrock auf den Tisch geworfen. Ah, er hat einen Topf in der Hand und geht damit zum Waschbecken. Er lässt ihn voll Wasser laufen. Er geht hinter das Bett zurück. Ein Kocher. Warum hat er seinen Schlafrock ausgezogen? Will er sich waschen? Er kommt wieder mit dem Buch zurück und setzt sich. Er schlägt es auf, er betrachtet die Postkarte, steht auf, nimmt das Buch, legt es auf die Kommode. Er legt seine linke Hand an die Backe. Er zieht die unterste Schublade auf. Er nimmt ein paar Socken heraus, betrachtet sie. Aber wahrscheinlich haben sie ein Loch. Er legt sie wieder in die Schublade. Er nimmt ein anderes Paar, betrachtet sie, auch ein Loch. Er nimmt noch ein Paar, schwarz-weiß gestreift. Betrachtet sie, er hält sie neben sein Gesicht und betrachtet sich im Spiegel, legt sie wieder in die Schublade, holt noch ein paar heraus, hält sie neben sein Gesicht, betrachtet sich. Warum neben sein Gesicht? Riecht er daran? Nein, er guckt nur. Was ist auf der Kommode? Das Buch, eine goldene Standuhr, ein Leuchter, ein kleines Tier. Ein lebendiges? Sieht wie ein kleiner Hund aus, aus Gummi, glaube ich. Er verschwindet hinterm Bett. Tut sich immer noch nichts gegenüber. Nein. Er kommt mit einer Tasse in der Hand zurück. Es dampft. Er setzt sich, versucht zu trinken. Es ist zu heiß. Er stellt seine Tasse wieder hin. Sieht zu der Postkarte. Stützt die Ellenbogen auf den Tisch. Nimmt seinen Kopf zwischen die Hände. Und nun? Ich weiß nicht. Ich glaube, er weint. Schüttelt ihn. Ja, er weint. Er sucht etwas in seinem Schlafrock. Sein Taschentuch. Er schneuzt sich. Er nimmt wieder seine Tasse, trinkt langsam. Hat ganz rote Augen. Gegenüber bewegt sich etwas. Der Vorhang wird aufgezogen. Vom gleichen Arm? Das kann ich nicht sehen. Er trinkt immer noch in kleinen Schlucken. Er sieht zu der Postkarte. Er stellt seine Tasse hin, steht auf, betrachtet sein Hemd über der Stuhllehne. Nimmt es in die Hand? Ach sicher, es ist verknittert, denn er hat sich vorhin dran gelehnt. Er wirft es auf den Boden. Er hebt es wieder auf, legt es in den Koffer. Er geht zur Kommode, zieht die oberste Schublade auf, holt ein blaues Hemd heraus, legt es über die Stuhllehne. Er geht zum Koffer, er legt seine rechte Hand an die Backe. Er blickt durchs Fenster, kratzt sich am Bauch, nimmt das Hemd aus dem Koffer, legt es auf die Kommode, er betrachtet die Postkarte, geht zum Koffer zurück. Er holt die Papiere heraus. Ja, ein Aktenstück, ein dickes. Er legt es auf den Tisch. Er sieht zum Bett. Geht hin, kann ihn nicht mehr sehen. Wieder die Stange. Sie nähert sich dem Tisch, berührt das Aktenstück. Er lässt sie drüber rutschen. Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Er kommt ganz langsam näher. Blickt zum Spiegel. Seine Augen treten ihm fast aus dem Kopf. Er bleibt stehen. Legt die Gardinenstange auf den Tisch. Er misst sie mit der Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er fasst sie am anderen Ende an. Er geht zum Bett zurück. Kann er nicht mehr sehen. Ist er krank? Ach, jetzt hat er die Stange gegen den Spiegel geworfen. Der kleine Hund ist heruntergefallen. Er läuft hin. Er nimmt die Postkarte, betrachtet sie, küsst sie. Wann hat er sie bekommen? Vorgestern oder noch früher. War er nicht da? Er wird sie bei seiner Rückkehr vorgefunden haben. Er steckt sie wieder in das Buch. Er legt seine linke Hand an die Backe. Er geht zum Waschbecken, macht sich das Gesicht nass, nimmt eine Tube, streicht sich davon etwas ins Gesicht. Er wird sich rasieren wollen. Warum ist er weggefahren? Sicher hat er diesen Koffer mit. Kannst du nichts auf dem Schild erkennen? Nein. Warum hat er seiner Nichte nichts gesagt? Das weiß sie nicht. Sie nimmt an, dass er Geschäfte zu erledigen hat. Was für Geschäfte? Na, vielleicht war er bei seinem Rechtsanwalt. Ah, er ist wieder hinterm Bett. Er kommt mit dem Topf zurück. Er gießt daraus ins Waschbecken. Es dampft immer noch. Er sucht etwas. Er geht zu dem Koffer, fühlt drin herum. Sein Reisenecessaire. Er geht damit zum Waschbecken. Holt seinen Rasierapparat heraus. Ob er wieder wegfährt? Seine Nichte meint ja. Hat sie keine Ahnung, wohin? Sie sagt nein. Wieso weiß er, dass er wieder wegfahren will? Das letzte Mal war es genauso und das vorletzte Mal auch. Wann? Er macht nichts anderes mehr als ankommen und wieder wegfahren. Weiß er nichts über die Karte? Ich habe sie nicht gefragt. Und das Aktenstück? Das liegt immer noch auf dem Tisch. Na, was ist das? Papier. Was für welche? Er geht wieder zu dem Koffer. Wühlt drin herum. Ah, jetzt ist er zum Waschbecken zurückgegangen. Was für Papiere? Und die Nichte? Ach, was heißt er, die Nichte? Er geht zur Kommode. Er hebt den kleinen Hund auf, stellt ihn wieder auf die Kommode. Geht zum Waschtisch zurück. Ist er fertig mit Rasieren? Noch nicht. Was wollte er denn nur mit dieser Stange? Der hat ganz behaarte Schultern. Hat das neben dem Koffer seine Reisetasche. Unter dem Fenster ist ein großer Spalt in der Wand. Hat ihn seine Nichte seit seinem Umzug schon mal hier besucht? Sie hat die Vorhänge angemacht, rosa Blumen auf grauem Grund. Na, endlich. Er spielt sich das Gesicht ab. Er lässt das Wasser ablaufen, macht das Waschbecken mit Hand sauber, nimmt eine Flasche, spritzt sich daraus etwas ins Gesicht. Er bürstet sich die Haare. Er kommt zum Tisch zurück, betrachtet das Aktenstück, setzt sich, öffnet es, setzt seine Brille auf, stützt die Ellenbogen auf den Tisch, liest. Warum ist er umgezogen? Ich weiß nicht. Gegenüber bewegt sich etwas. Der Arm kommt aus dem Vorhang. Er öffnet das Fenster, hängt ein Taschentuch auf den Draht. Er hat den Vorhang aufgezogen, es ist ein Mann, er hat ein Bärtchen. Er sieht zum Fenster hinaus. Sieht er hierher? Nach unten, er lehnt sich aufs Fensterbrett, er trägt ein weißes Hemd mit einer weißen Fliege. Ungefähr 40, nur vielleicht auch 50. Sieht er nicht hierher? Ihn interessiert etwas auf der Straße. Ist die Nichte noch in der Villa? Hat sie noch nicht verkauft? Nein, sie ist noch dort. Sie räumt angeblich auf und macht sauber. Und der Neffe? Ach, der kommt schon lange nicht mehr. Ich habe gehört, dass er in diesen Tagen zurückgekommen sein soll. Sie trauen dem Alten sicher nicht. Weshalb? Was macht er? Er liest in dem Aktenstück. Er schreibt etwas. In das Aktenstück? Daneben in ein Notizbuch. Ist er immer noch nackt? Ja. Das möchte ich gerne sehen. Na, nicht gerade schön. Jedenfalls kannst du gar nichts erkennen. Er steht auf, setzt seine Brille ab. Warum war das Aktenstück in dem Koffer? Vielleicht weiß es der Rechtsanwalt. Er geht wieder hinter das Bett. Der Wandschirm wackelt. Er rückt den Wandschirm vor. Ah, versteckt den Koffer. Er kommt zur Tür, geh weg! Warum wärst du nervös? Er konnte uns doch nicht hören. Ich dachte, er wollte rauskommen. Er steht jetzt wieder vorm Fenster. Was macht er? Er legt seine rechte Hand an die Backe. Das ist ein Dick. Tut sich nichts gegenüber? Der Mann ist weg, hat den Vorhang wieder zugezogen. Bist du sicher, dass er ihn nicht beobachtet hat? Er hat auf die Straße gesehen. Im Übrigen kann er hier nichts erkennen, hat die Sonne im Gesicht. Er schiebt den Wandschirm beiseite. Er hebt die Reisetasche hoch, stellt sie auf den Tisch, holt eine Landkarte raus, eine Flasche, ein kleines Paket, eine Zange. Er wirft die Tasche vor die Kommode. Er öffnet das kleine Paket. Ein belegtes Brot, eine Apfelsine. Er wirft beides vor die Kommode. Steht dort ein Papierkorb? Ich sehe nichts. Er faltet das Papier zusammen, legt es in das Aktenstück. Das Butterbrotpapier. Er öffnet das Buch, nimmt die Postkarte, steht auf, geht zum Fenster, bückt sich. Ah, jetzt schiebt er die Karte in den Spalt. Er kratzt auf dem Fußboden. Ich kann es nicht richtig sehen. Er hat eine Diele losgemacht. Er geht zur Kommode. Nimmt das verknitterte Hemd, dreht es zu einer Wurst zusammen, geht zum Fenster, bückt sich, steckt das Hemd in das Loch am Boden, richtet sich wieder auf, sieht zum Fenster hinaus. Er geht zur Kommode zurück, nimmt den kleinen Hund, geht zum Fenster, steckt ihn in das Loch. Ist er krank? Er macht die Diele wieder fest. Er legt seine linke Hand an die Backe. Er geht zum Tisch. Er zieht seinen Schlafrock an. Er geht zu dem Koffer, holt den schwarzen Pullover heraus, schüttelt ihn aus, geht zum Tisch, bereitet den Pullover darauf aus, legt ihn zusammen, sehr sorgfältig. Er zieht eine Schublade der Kommode auf, legt den Pullover hinein. Er geht wieder zum Fenster, bückt sich, nimmt die Postkarte aus dem Spalt, legt sie in den Koffer, schließt den Koffer, stellt ihn hinter den Wandschirm. Er geht wieder zur Kommode, zieht die Schublade auf, holt den Pullover heraus. Ach, jetzt hat er eine Schere aus der Schublade genommen. Er schneidet von dem Pullover einen Ärmel ab. Den anderen Ärmel. Er schneidet den Pullover in der Mitte durch. Er legt die Stücke zusammen. Sehr sorgfältig. Rollt sie zu einer Wurst. Er stopft sie sicher unter die Diele. Er geht zum Fenster, öffnet es, wirft die Rolle hinaus. Er schließt schnell das Fenster, rennt in das Bett. Wieder die Stange. Sie nähert sich dem Tisch, legt sich drauf, schiebt sich rückwärts, weg. Ah, sie kommt wieder. Am Ende ist etwas festgebunden. Ein Taschentuch. Sie liegt auf dem Tisch. Er hat das andere Ende losgelassen. Er muss das belegte Brot, die Apfelsine, die Zange und das andere wieder einsammeln, damit das ein bisschen zusammenpasst. Es interessiert mich nicht mehr. Warum bleiben wir dann? Befehl. Von wem? Er geht zum Wandschirm, zieht den Koffer hervor, öffnet ihn, nimmt die Postkarte heraus, betrachtet sie, geht zum Tisch, setzt seine Brille auf. Er liest die Karte, dreht sie um, hält sie sich ganz nah vor die Augen, legt sie auf den Tisch, er nimmt seinen Kopf in die Hände, setzt sich, nimmt seine Brille ab. Und jetzt? Er weint wieder. Es schüttelt ihn richtig. Er nimmt die Karte. Er zerreißt sie. Einmal, zweimal, dreimal. Er blickt auf die Stücke. Er weint. Er sucht sein Taschentuch. Jetzt hat er es unter dem Tisch gefunden. Er schneuzt sich. Er liest die Stücke zusammen. Er steht auf, geht zur Kommode, zieht die oberste Schublade auf, holt eine Tube heraus und ein Blatt Papier. Er setzt sich wieder. Er klebt die Stücke auf dem Blatt zusammen. Von wem ist der Befehl? Gegenüber bewegt sich etwas. Der Vorhang wird aufgezogen. Der Mann öffnet das Fenster. Er trägt eine Sonnenbrille. Er sieht auf die Straße. Antworte, von wem ist der Befehl? Es war vorher, bevor alles anfing. Er sucht noch nach einem Stück. Er hebt es vom Fußboden auf, klebt es auf das Papier. Ach, der andere sieht darüber. Er dreht sich um. Jemand hat ihm eine Unterhose gegeben. Er hängt sie an dem Draht auf. Ah, jetzt hat er Socken in der Hand. Wer? Ich kann ihn nicht sehen. Er hängt die Socken auf. Er ist beim Kleben fertig. Es sieht vor sich hin. Man hätte sich um ihn kümmern sollen. Kein Zweck. Ihm helfen. Unmöglich. Irgendetwas ändern. Was sagst du? Er legt das Blatt in das Aktenstück. Er blättert darin, liest. Er schreibt etwas in das Notizbuch. Hat er nie jemanden gehabt? Sag doch, hat er nie jemanden gehabt? Das heißt... Was denn? Er hat auch nicht. War er nicht allein? Er steht auf, zieht seinen Schlafrock aus, geht in das Bett. Er kommt wieder zurück. Er hat seine Socken angezogen. Er geht zu dem Koffer, stellt ihn wieder auf den Stuhl, holt einen Riemen heraus, geht zum Tisch. Ah, jetzt nimmt er die Stange, bindet das Taschentuch los, knüpft den Riemen an das Ende der Stange. Angelt er? Er zieht seine Socken aus, knüpft sie ans Ende des Riemens, macht den Riemen von der Stange los. Er bindet sich den Riemen um den Bauch. Die Socken hängen vorne runter. Er geht zum Waschbecken, nimmt einen Waschlappen, Seife. Er wäscht sich die Arme, Brust und Rücken. Er nimmt ein Handtuch, trocknet sich ab. Ist das alles, was er sich wäscht? Er geht zum Fenster, betrachtet die Vorhänge, befühlt sie, zieht sie auf und zu. Sind sie jetzt geschlossen? Nein, er sieht zum Fenster hinaus. Er ist schnell zurückgewichen. Hat sich gegenüber etwas bewegt? Ich hab's nicht gesehen, er stand genau davor. Jetzt steht er neben dem Koffer. Gegenüber ist niemand, der Wind hat sich erhoben, die Unterhose flattert. Es hängt nur noch eine Socke da. Wo? Am Fenster gegenüber. Er stellt den Koffer wieder auf den Boden, setzt sich auf den Stuhl, nimmt seinen Kopf in die Hände. Das macht mir keinen Spaß mehr. Du kannst ja gehen. Bleibst du noch? Bis er angezogen ist. Er steht auf, bückt sich, hebt die Diele hoch, nimmt den kleinen Hund, geht zur Kommode, stellt ihn an seinen Platz, betrachtet sich im Spiegel, geht wieder zum Fenster, bückt sich, nimmt das Hemd aus dem Loch, macht die Diele wieder fest, geht zur Kommode, zieht die oberste Schublade auf, er faltet das Hemd auf dem Tisch zusammen, legt es wieder in die Schublade. Er streckt die Hand nach dem Aktenstück aus, zögert, er nimmt das Aktenstück, geht zu dem Koffer, legt es hinein, schließt den Koffer. Er geht zum Tisch, jetzt wieder zu dem Koffer, er öffnet ihn, blättert in dem Aktenstück, nimmt ein Papier heraus. Ah, das Butterbrotpapier. Schließt den Koffer, geht zur Kommode. Er bückt sich, hebt die Reisetasche auf. Das Brot, die Apfelsine, legt alles auf den Tisch. Macht wieder das kleine Paket, steckt es wieder in die Tasche. Die Flasche auch, die Landkarte, die Zange. Er nimmt die Tasche, stellt sie unter den Stuhl, auf dem der Koffer steht. Kommt wieder zum Tisch, dreht sich zum Fenster um, bindet den Riemen von seinem Bauch los, macht die Socken ab, geht zur Kommode, zieht die unterste Schublade auf, legt die Socken hinein. Er legt seine linke Hand an die Backe. Er geht wieder zum Koffer, macht ihn auf, legt den Riemen hinein, schließt ihn, geht zum Tisch. Er nimmt die Stange, wirft sich in das Bett, setzt sich, sieht zum Spiegel. Er sucht etwas auf dem Fußboden, unterm Tisch. Wahrscheinlich den Pullover. Er steht auf, geht zum Fenster, bückt sich, er hebt die Diele hoch, sucht in dem Loch, er macht die Diele wieder fest, steht auf, streckt die Hand nach dem Fenstergriff auf, zögert, er läuft rasch zurück. Hat sich gegenüber etwas bewegt? Er bückt sich, dreht sich zum Tisch um, kommt auf allen Vieren vorwärts gekrochen, er klammert sich an den Stuhl. Er kann ja nicht mehr aufstehen. Er ist aufgestanden. Er fährt sich mit der Hand über die Augen. Er geht zum Waschbecken, nimmt ein Glas, füllt es mit Wasser, schüttet es wieder aus. Er nimmt etwas von der Platte in die hohle Hand, er hält seine Faust vor dem Mund, schluckt mit zurückgebeugtem Kopf. Ah, kommt wieder zum Tisch zurück, zieht seinen Schlafrock an, dreht sich zum Spiegel um, streicht seinen Kragen glatt, bindet sorgfältig seinen Gürtel zu. Erwartet er jemanden? Er sieht ganz merkwürdig aus. Man könnte meinen, er schwankte. Er faltet das blaue Hemd auf dem Tisch zusammen. Er hat sich wieder gesetzt, stützt die Ellbogen auf den Tisch, starrt vor sich hin. Er stützt sich auf das Aktenstück, blickt zur Decke. Ich glaube, er schließt die Augen. Sein Kopf fällt zur Seite. Vielleicht schläft er ein. Seine Arme fallen herab. Sein Mund. Er ist bleich wie ein... Die Pille! Er hat sich vergiftet! Er hat sich vergiftet! Aufwachen! Aufwachen! Aufwachen! Aufwachen! Aufwachen! Aufwachen! Das liegt nun wie lange genau zurück, Frau Aubier? Können Sie sich noch erinnern? 18 Jahre, mein Herr, 18 Jahre. Wie ich sehe, steht das Zimmer fast leer. Es sind nur noch eine Kommode und ein Spiegel darin. Ich nehme an, dass es seinerzeit möbliert war. Können Sie uns ungefähr sagen, wo diese Möbel standen? Aber gewiss, mein Herr, gewiss. Sehen Sie, hier längs dieser Wand war das Bett. Und hier, wo wir jetzt stehen, ein großer runder Tisch und vier Sessel. Links vom Fenster ein normannischer Schrank und rechts ein Bücherregal. Wir haben vor 10 Jahren alles ausgeräumt, mein Sohn und ich. Er brauchte die Möbel und ich habe das Zimmer seither nicht wieder vermietet. Warten Sie, vielleicht stand das Bett auch zur Zeit von Herrn Martin. Ach, was sage ich, Herr Mortin. Ich glaube, es stand dort. Und das Bücherregal hier. Ja, ja, ich bin fast sicher. Ich habe so viele Mieter gehabt, wissen Sie, sie stellten die Möbel um und ich selbst räumte um oder nahm viele heraus, wenn ich sie brauchte. Ich hatte noch mehr Untermieter. Sie haben dieses Zimmer nach Herrn Mortin also noch an jemand anders vermietet? An mehrere Leute, ja. An eine Engländerin, Mrs., wie hieß sie nur, zu dumm, ich habe den Namen auf der Zunge. Dann an ein junges Ehepaar, oder war das vorher? Richtig, das war vorher. Ein junges Ehepaar, dreckig, sage ich Ihnen, dreckig. Ich habe ihnen kündigen müssen. Die haben die Möbel am häufigsten hin und her geschoben. Die junge Frau stammte aus einem sehr einfachen Milieu, keine Bildung, keine Ordnung. Sie ließ alles umherliegen. Und hatten Sie vor Herrn Mortin Mieter? Aber gewiss, gewiss. Die Namen, wissen Sie... Aber ich erinnere mich noch an einen Italiener. So etwas von dreckig, nein. Mit anderen Worten, Sie haben mit Ihren Untermietern nicht immer gute Erfahrungen gemacht. Ach, wenn ich hätte darauf verzichten können. Immerhin habe ich jetzt bedeutend weniger Ärger. Gott sei Dank, ich vermiete nur noch ein Zimmer. An eine junge Studentin, sehr sauber und sehr wohlerzogen. Dann haben Sie also das Zimmer seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr vermietet? Jawohl, mein Herr. Es wird nicht mehr benutzt. Ich habe es leer stehen lassen. Mein Gott, was für ein Staub. Ich schäme mich ordentlich. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Frau Aubier. Ein Zimmer, das nicht mehr benutzt wird. In diesem Raum lebte also Herr Mortin. Man kann es sich gut vorstellen, der runde Tisch, der große Schrank, das Bücherregal. War er lange hier? 2 Jahre. Doch Sie wissen sicher, dass er nicht eigentlich hier gewohnt hat. Er kam nur 1 oder 2 Tage in der Woche, meistens sonnabends und sonntags, um zu arbeiten. Er sagte, dass er zu Hause keine Ruhe mehr hätte, zu viele Erinnerungen, zu viele Gedanken. Er war sehr sonderlich, das muss man schon sagen. Sonderlich? Besitzer einer schönen Villa zu sein und dieses Zimmer für seine Arbeit zu mieten? Er hatte völlige Ruhe zu Hause, er lebte allein. Er sprach von neutralem Gebiet hier. Sprechen ist sehr viel gesagt, wir haben im Ganzen vielleicht 4-mal miteinander geredet. Er war sehr wortkarg. Während dieser 2 Jahre hat er also nur samstags und sonntags gearbeitet? Das weiß ich nicht so genau, ich habe ihn vollständig in Ruhe gelassen, das hatte er sich ausbedungen. Er machte sein Zimmer selbst und nahm den Schlüssel mit. Sie haben ihn also nie an diesem runden Tisch hier arbeiten sehen? Nein, nie. Das ist also das Zimmer, in dem er, wie soll ich sagen, in dem er diesen Anfall von Schwäche hatte. Was meinen Sie damit? Den Versuch, sich zu vergiften. Vergiften? Herr Mortin? Hier? Aber mein Herr, das hätte ich in meinem Hause niemals geduldet. Haben Sie nichts davon gehört, dass Mortin in einer Anwandlung von Depression... Nein, mein Herr, bei mir hat sich niemand vergiftet. Sie wären sowieso nicht dafür verantwortlich gewesen, liebe Frau Aubier. Er war also während seines Aufenthaltes bei Ihnen immer bei bester Gesundheit. Das weiß ich nicht, er sagte ja nichts. Aber er war stets korrekt, sehr korrekt. Sind Sie mit ihm in Verbindung geblieben, nachdem er dieses Zimmer aufgegeben hat? Haben Sie ihn wiedergesehen? Nein. Übrigens glaube ich nicht, dass er noch viel mit Leuten zusammenkam. Er hat sich in seine Villa verkrochen. Und Sie haben nichts über die Umstände seines Todes erfahren? Nein. Ich glaube, eine seiner Nichten hat ihn an seinem Lebensende gepflegt. Sie hat die Villa geerbt, die sofort verkauft worden ist. Die jetzigen Besitzer kenne ich nicht. Empfing Herr Mortin in diesem Zimmer Besuch? Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Er benutzte stets den Dienstboteneingang und konnte durchaus Besuch bekommen, ohne dass ich es merkte. Erinnern Sie sich nicht, seine Nichte zum Beispiel hier gesehen zu haben oder seinen Neffen? Ich weiß, dass er einen Freund hatte, der sehr an ihm hing, aber... Können Sie sich auf seinen Namen besinnen? André, glaube ich. Richtig, ja. Herr André. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er ihn hier besucht hat. Es war ein sehr vornehmer junger Mann. Ich selbst habe ihn 1 oder 2 Mal in Begleitung von Herrn Mortin auf dem Marktplatz gesehen. Handelt es sich dabei nicht vielmehr um seinen Neffen? Das weiß ich nicht. Um seinen Neffen, der allerdings Pierre hieß. Mir ist André in Erinnerung geblieben. Sie werden sicher denken, ich sei indiskret. Indiskret? Ich erinnere mich an eine Postkarte, die mit André unterschrieben war und die er hierher geschickt hatte. Sie konnte auch von jemand anderem sein. Ich glaube nicht, nein. Herr Mortin, ach, Ach, ich habe ein so schlechtes Gedächtnis. Hat Herr Montin vielleicht mit Ihnen über diesen Herrn André gesprochen? Ich möchte nicht indiskret sein. Sie können ohne Furcht sprechen, Frau Aubier. Wir sind von der größten Sympathie für den Verstorbenen erfüllt. Wir wollen nur seinem Andenken dienen. Also, was wissen Sie über diesen Herrn André? Nun, hier in diesem Zimmer hat sich ein Drama abgespielt. Es war an einem Samstagabend. Ich lag schon im Bett, als ich plötzlich einen heftigen Wortwechsel vernahm. Erst dachte ich, es wäre auf der Straße. Ich bin aufgestanden und habe in der Diele gehorcht. Ich hatte damals 4 Untermieter. Der Streit kam von hier. Ich bin leise den kleinen Flur entlang gegangen, habe aber ungeschickterweise einen Stuhl umgeworfen, der dort stand. Sie müssen es gehört haben, der Wortwechsel brach sofort ab. Ich bin stehen geblieben, ich zitterte an allen Gliedern. Dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, ich bin auf die Türe zugegangen, habe irgendetwas gefragt, ich habe gesagt, brauchen Sie etwas? Und da hat Herr Mortin... Nein, er hat mich schwören lassen, niemals darüber zu sprechen. Beruhigen Sie sich, Frau Aubier. All das liegt jetzt sehr weit zurück und wir werden uns dessen auf keinen Fall bedienen. Herr Montag sagte mit ganz tonloser Stimme, treten Sie ein. Ich bin eingetreten. Er lag auf dem Boden, hier, vor dieser Kommode. Er hielt sich seine linke Schulter, seine Hand war ganz voll Blut. Ich bin auf ihn zugestürzt. Man hätte ihn aus sein Bett legen müssen, aber ich konnte es nicht. Er bat mich um kaltes Wasser und ein Handtuch. Oh, wenn ich daran zurückdenke. Ein Messerstich. André hatte ihm einen Messerstich versetzt und war durchs Fenster geflohen. Es stand noch offen. Ich wollte den Arzt holen, aber Herr Mortin lehnte das ganz entschieden ab. Er sagte, es ist nichts, ich... Kein Wort darüber zu den anderen Mietern, zu niemandem ein Wort. Ich habe ihn versorgt, so gut es ging, mit abgekochtem Wasser und Jodtinktur. Jodtinktur, die ich in die Wunde getröpfelt habe, stellen Sie sich das vor. Das muss doch unerträglich sein. Die Wunde war tief, genau da. Zwischen der Schulter und da. Mein Gott, wie grässlich. Und denken Sie, er ist selbst aufgestanden und hat sich ins Bett gelegt. Das Bluten hat aufgehört. Ich habe ihm ein Schlafmittel gegeben und die ganze Nacht bei ihm gewacht. Ich hatte Angst, eine schreckliche Angst. Wenn er in meinem Hause sterben würde. Ich hatte ihm schwören müssen, bevor er seine Tabletten nahm, niemandem etwas davon zu sagen. Er hat die ganze Nacht geschlafen. Ich habe 2-mal den Verband gewechselt, ohne dass er aufgewacht ist. Die Wunde war noch blutig, aber es floss nicht mehr. Er ist 7 aufgewacht. Er hatte starke Schmerzen, aber er konnte den Arm bewegen. Er hat mich nochmals schwören lassen, nicht darüber zu reden. Es würde alles gut gehen, die Wunde wäre nicht so tief, wie ich glaubte. Wenn ich daran denke, wie habe ich mich nur dazu bringen lassen können, den Arzt nicht zu holen? Herr Mortin konnte einen so gut überreden. Er hatte etwas so Bestimmtes. Nach 8 Tagen war er wieder auf den Beinen. Ich brachte ihm sein Essen hierher. Dieser Mann, wissen Sie, dieser Mann war aus Eisen. Er hat also zugegeben, dass dieser André ihn verwundet hatte. Ja, ich wollte Bescheid wissen. Das war doch wohl das Mindeste, dass er es mir sagte. Ein so wohlerzogener junger Mann. Hat er Ihnen gesagt, aus welchem Motiv er ihn verwundet hatte? Nein, das ging mich nichts an. Ich habe lange darüber nachgedacht. Sicher wegen einer Frau. 2 Männer, die sich beinahe erschlagen, so darf man wohl sagen. Was können die sonst für einen Grund haben? Nun stellen Sie sich vor, Herr Motter hat seinen Freund verziehen. Er hat ihn nicht wiedergesehen, aber er verzieh ihm. So etwas nenne ich eine große Seele. Die Karte, die er erhalten hat, war das danach? Ja, mehr als 1 Jahr später. Was stand drauf? Aber mein Herr, ich hätte mir nie erlaubt, sie zu lesen. Ich habe nur die Unterschrift gesehen. Können Sie trotzdem sagen, ob es eine lange Mitteilung gewesen ist oder nur ein paar Worte? Ich weiß es nicht. Keinerlei Erinnerung? Nein, mein Herr. Und was hatten Sie von dem heftigen Streit verstanden? Überhaupt nichts. Lärm, aufgebrachte Stimmen. Sie hatten Glück, dass sie niemand außer mir gehört hat. Die anderen Mieter waren alle ausgegangen. Das hat mir auch einen Schrecken eingejagt, als ich darüber nachdachte. Kein Nachbar hat sich gerührt, niemand hat etwas geahnt, keine Frage am nächsten Tag, keinerlei Kommentar. Man kann sich ermorden lassen, ohne dass sich jemand muckst. Ich hätte gern wenigstens mit Freunden darüber gesprochen, aber ich habe Wort gehalten. Herr Motta hat mir versichert, dass André abgereist sei. Von wo war die Postkarte? War es aus Deutschland oder aus Österreich? Aber wenn ich mir erlauben darf, Sie sprachen von Vergiften. Woher stammt dieses Gerücht? Hat man wirklich gedacht? Unbestimmtes Gerede, Frau Aubier. Es sind viele sehr gegensätzliche Gerüchte bezüglich Alexandre Martins Tod im Umlauf gewesen. Wissen Sie sonst nichts weiter über seine Bekannten zum Beispiel? Nichts, nein. Herr Martin war ein Grab. Er sprach nicht. Und über die Besuche, die er hier empfing, weiß ich nichts weiter als das, was ich sagte. Es sei denn... Es sei denn? Auch nur seine Beziehungen zu einigen Nachbarn, wenn Sie das interessiert. Ich erinnere mich, dass er sehr aufgebracht war gegen Fräulein Meyer. Sie erzählte mir, dass er jedes Mal, wenn sie ihn traf, die Zunge herausstreckte. Das hat mich in Bezug auf Herrn Martin sehr amüsiert. Weshalb war er auf das Fräulein böse? Na, eine Geschichte wegen irgendwelchen Papieren, die bestimmt erlogen war. Ich glaube, kein Wort davon. Fräulein Meyer war ein bisschen... Papiere? Ja, sie behauptete, Herr Martin eines Abends mit einem dicken Packen Papiere gesehen zu haben. Er wäre in Richtung zum Friedhof gegangen. Sie selbst sei von einer Freundin gekommen. Herr Martin ist angeblich gestolpert, als er sie sah, und die Papiere sind heruntergefallen. Sie wollte ihm zu Hilfe kommen. Er ist wild wie ein Löwe geworden und hat ihr verboten, sich zu nähern. Von da stammt ihre gegenseitige Feindschaft. Die Geschichte wurde noch verworrener, weil nach Fräulein Meyer der Diener von Herrn Martin aus der Zeit, als er noch das kleine Haus bewohnte... Er hatte einen Diener? Ja, ja, und der Diener hatte es auch mit der Literatur, wie sie sagte. Er hätte einige Manuskripte des Schriftstellers entwendet. Sie hatte es durch jemand anders erfahren, ich weiß nicht mehr wen. Sie behauptete, dass der Diener an diesem Abend auch beim Friedhof gewesen wäre. Sie hätte ihn gesehen, sie war überzeugt, dass sie ein Geheimnis entdeckt hätte, von dem weder Martin noch sein Diener wünschten, dass es bekannt würde. Was für ein Geheimnis? Fräulein Meyer war ein bisschen verrückt. Sie sprach von ihrem Herstellungsgeheimnis. Sie hätte bei dem Text von Martin zusammengearbeitet. Einer von beiden hätte die Absicht gehabt, den Text zu vernichten. Der andere hätte sich dem widersetzt. Eine absurde Geschichte, die von vorn bis hinten erfunden ist. Dessen bin ich sicher. Sie sprach von einem Brunnen, nicht weit vom Friedhof, wo sie Martin gesehen hätte, wie er im Begriff gewesen sei, die Papiere hineinzuwerfen. Der andere hätte ihn mit aller Kraft zurückgehalten. All das schien mir ohne jedes Interesse. Ich bin erstaunt. Sie sagen also, dass Alexandre Martin seine Bücher nicht allein schrieb? Ich sage gar nichts. Ich habe Ihnen lediglich die Worte von Fräulein Meyer wiederholt, die nicht normal war, wie ich wohl sagen darf. Sie ist ja dann auch in der Anstalt gestorben. Immerhin, Sie müssen ganz schöne Mühe haben, Wahres und Falsches voneinander zu unterscheiden. Übrigens fällt mir ein, es ist durchaus möglich, dass Herrn Martins Bett dort gestanden hat, zwischen der Kommode und dem Waschbecken. Sie müssten sich doch daran erinnern, am Abend des Dramas, als Sie hereinkamen. Ich war dermaßen außer Fassung. Ja, es muss dort gestanden haben. Nein, es stand doch neben dem Fenster. Sie müssen wissen, dass Herr Martin das Bett später umgestellt hat nach dieser... Vielleicht hat er es sogar mehrmals getan. Ich war während seines Aufenthaltes hier ein- oder zweimal in dem Zimmer. Es sah ganz anders aus, aber ich verwechsle das vielleicht auch mit den folgenden Mietern. Was für Ärger ich mit ihnen gehabt habe, abgesehen von allem Erlauben anderen... Erlauben Sie mir noch einmal darauf zurückzukommen. Sie haben also zu Herrn Martins Zeiten das Zimmer mehrmals betreten. Zwei- oder dreimal vielleicht. Und Sie haben keine Ahnung, wo er arbeitet? Das hätte nur an dem runden Tisch sein können. Ließ er dort nie seine Papiere liegen? Ich könnte es Ihnen nicht sagen. Ich war immer ganz durcheinander, wenn ich von hier kam. Ich glaube, mich zu erinnern, dass mehrere Koffer herumstanden. Benutzte er die, wenn er von der Villa kam? Das weiß ich nicht. Um zwei Nächte hier zu verbringen, hätte er sie nicht gebraucht. Verreiste er? Das weiß ich nicht. Aber was für einen Grund hätte er gehabt, seine Koffer hier zu packen? Nein. War ein bisschen merkwürdig. Kannten Sie seinen Diener? Ich habe ihn ein- oder zweimal in der Stadt gesehen. Er war völlig betrunken, jedes Mal. Ist dieses Fräulein Meyer schon lange tot? 3 oder 4 Jahre. Glauben Sie wirklich, dass sie diese ganze Geschichte nicht erfunden hat? Sie hat vielleicht einige Tatsachen falsch interpretiert. Aber dass es Papiere gegeben hat und eine Geschichte mit einem Brunnen, daran haben wir keinen Anlass zu zweifeln. Und haben Sie etwas über Herrn Mortens Gattin erfahren? Durch Fräulein Meyer, aber ohne Belang. Zum Beispiel? Er soll verwitwet gewesen sein. Zweimal sogar. Seine zweite Frau war eine geborene, warten Sie, Cochard. Ich glaube Cochard. Sie ist an Krebs gestorben. Und die erste? Eine Witwe, glaube ich. Sie verwechseln wohl einige Namen. Cochard war der Name seiner Köchin. Sie lebt noch. Ich kenne sie nicht. Und Namen, wissen Sie, ich nehme an, dass das keine Bedeutung hat. Wissen Sie, woran seine erste Frau gestorben ist? An Krebs, glaube ich. Ich sagte es Ihnen schon. Sie sagten die zweite. Bin ich zerstreut. Was hatte mir Fräulein Meyer doch erzählt? Großer Gott, noch ein Drama. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich hatte es ebenso wenig geglaubt, weil ich sicher war, dass Fräulein Meyer spinnt. Was sagte sie? Sie sagte, dass Frau Mortin, warten Sie, dass ich das nicht verwechsle, die zweite Frau Mortin also? Die erste. Die erste, ja. Die Witwe. Das stimmt doch. Wir haben nicht gewusst, dass er zweimal verheiratet war. Nach Fräulein Meyer, ja. Die erste Frau war unter merkwürdigen Umständen gestorben. Sie war süchtig oder so etwas. Man hätte bei ihr eine Unmenge von Röhrchen gefunden. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Der Apotheker von damals, noch lange vor Krüs, hätte Scherereien mit dem Gericht bekommen. Mein Gott, wie lange das alles her ist. Und ich glaubte nicht ein Wort davon. An ihrer Stelle würde ich mich nicht auf die Erinnerungen einer alten Frau wie mich verlassen. Umso mehr, da sie auf dem Geschwätz einer Verrückten beruhen. Denn Fräulein Meyer, ich wiederhole, es war verrückt. Dass sie in einer Anstalt gestorben ist, hat es bewiesen. Seien Sie ganz beruhigt, liebe Frau Aubier. Wir sind keine Polizeikommissare. Wir hatten lediglich die Absicht, uns mit Ihnen über Alexandre Mortin zu unterhalten. Zu unserer Entlastung muss man allerdings sagen, dass die geringste Anspielung auf den Verstorbenen eine Menge Probleme aufwirft. Doch das ist nur natürlich. Ganz natürlich. Zum ersten Mal nach seinem Tod interessiert man sich für ihn. Er hat von sich selbst nichts hinterlassen, kein Tagebuch, keine Briefe. Er muss sehr wortkarg gewesen sein, wie Sie ganz richtig sagten. Er hat sich niemand anvertraut, außer vielleicht seinem Diener. Mit der Absicht, es aufzuschreiben? Mit der Absicht. Es war eigentlich keine Absicht, es war nur so ein Gedanke. Ein Gedanke. Der Gedanke, dass Sie versuchen könnten, darüber zu sprechen. Ja, ich glaube, so könnte man sagen. Wann haben Sie damit begonnen? Es ist gut 10 Jahre her. Eigentlich hatte ich sogar schon früher angefangen. Sagen wir ungefähr 10 Jahre. Es war also lange nach den wirklichen Begebenheiten. Es waren nur Erinnerungen. Ja. Ist es Ihnen schwer gefallen, sie zusammenzutragen? Sie zusammenzutragen? Nein. Vielmehr sie... Wie soll ich sagen, sie zu gruppieren, sie zu ordnen. Haben Sie diesen Mortin gut gekannt? Ja. Alles, was er tat und wann er es tat und wie, wusste ich auswendig. Wollen Sie damit sagen, dass Sie in der Lage waren, sich sein Leben vorzustellen, ohne ihn zu sehen? Ja. Ich sah ihn nicht dauernd. Er wollte nicht gestört sein. Aber am Anfang, als ich ihn noch nicht langweilte, ließ er mich gewähren. Ich blieb den ganzen Tag. Ich hatte Zeit. Wann haben Sie angefangen, ihm lästig zu werden? Nicht sehr lange, nachdem wir uns kennengelernt hatten. Vielleicht nach 6 Monaten. Ja, nach 6 Monaten. Und da haben Sie begonnen, sich den Ablauf seiner Tage vorzustellen? Ja. Aber Sie haben ihn noch hin und wieder besucht? Einmal in der Woche. Dann alle 14 Tage und schließlich einmal im Monat. Bis zu dem Tag, wo ich ihm zu lästig wurde, da bin ich nicht mehr hingegangen. Haben Sie sich lange Zeit so seinen Tageslauf vorgestellt? Lange Zeit, ja. Wie lange? Ich weiß nicht. Vielleicht 10 Jahre lang. Bis zu dem Tag, an dem Sie beschlossen haben, sich davon zu befreien, indem Sie Ihre Erinnerungen aufschrieben. Ich habe schon gesagt, dass es kein Entschluss war. Es war... Im Übrigen hatte ich auch schon angefangen... Sätze, die ich in eine Schublade legte. Es hat mir nichts genützt. Ich kann nicht schreiben. Warum sagten Sie, dass Sie Schwierigkeiten hatten, Ihre Erinnerungen zu ordnen? Weil es wahr ist. Wollen Sie das bitte deutlicher erklären? Ich wusste nicht, ob ich mich an den Ablauf eines Tages erinnern sollte oder an das, was er an dem und an dem Tag sagte oder gemacht hat. sollte ich mit dem ersten Tag anfangen und davon alles sagen und dann den zweiten erzählen oder sofort bis zum Ende? Oder sollte ich zuerst von ihm sprechen, von seiner Gesundheit zum Beispiel? Und dann von dem, was er sagte und dann davon, wie ich ihn zum ersten Mal langweilte? Und dann mit den immer selteneren Besuchen fortfahren? Denn zu diesem Zeitpunkt sah ich ihn anders. Ich will damit sagen, dass er anders geworden war. Sollte ich darüber nachdenken, ob dieser neue Mortain derselbe war wie der alte, den ich nur nicht bemerkt hätte, als ich ihn immer sah, oder ob es einfach ein ganz anderer war und wie viele es denn wohl gab? Es war aussichtslos. Alles vermischte sich. Ich habe 20, 30 Mal neu angefangen. Bis zu dem Tag, wo Sie Ihre Aufzeichnungen in den Brunnen geworfen haben? Ja. Fühlten Sie sich hinterher befreit? Im ersten Augenblick ja. Dann nicht mehr. Haben Sie Ihre Versuche wieder aufgenommen? Das nützte nichts. Ich kann nicht schreiben. Doch. Um all das zu vergessen. Was wollten Sie über seine Gesundheit sagen? Das war nur ein Beispiel. War sie gut? Ziemlich. Aber er hatte oft Kopfschmerzen. Einmal haben sie mehrere Tage nicht aufgehört. Ich habe den Arzt holen müssen. Er hat gesagt, vor allem Ruhe, und hat Medizin verschrieben, die ich besorgt habe. Ist Morte in einem solchen Fall im Bett geblieben? Nur das eine Mal, von dem ich sprach, sonst nicht. Wollen Sie bitte einen Tag von Morte beschreiben? Wenn ich kam... Ich spreche von der ersten Zeit, war er gerade aufgestanden. Es war 8 Uhr und er hatte noch seinen Schlafrock an, einen kastanienbraunen Schlafrock mit einem gelben Kragen. Er sagte, er hätte ihn schon seit 20 Jahren. Es musste stimmen, so dreckig wie er war. Aber er hatte alte Sachen gern. Und marokkanische Pantoffeln, in denen man nicht laufen kann. Er stand in der Küche und machte seinen Kaffee. Wenn ich kam, tat er noch einen Löffel mehr in die Kanne. Ich sagte ihm, dass ich schon Kaffee getrunken hätte. Aber er sagte, das macht nichts. Zu Anfang jedenfalls. Später redete er mir nicht mehr zu. Ich erinnere mich an das erste Mal, als er keinen Löffel mehr für mich dazu tat und gesagt hat, es ist ihr eigener Schaden. Das zweite Mal hat er gar nichts mehr gesagt. Er stand mit seiner Tasse am Fenster. Die Tauben flogen umher, er sagte, diese Tauben machen alles dreckig, man müsste sie vertreiben. Sie sehen schon, wie die verschiedenen Male sich vermischen. Sprechen Sie von Ihren ersten Besuchen, nach dem Kaffee. Nach dem Kaffee spülte ich die Tassen ab, während er sich anzog. Dann las ich die Zeitung auf der Terrasse oder in seinem Arbeitszimmer, das heißt in der ersten Zeit auf der Terrasse. Es war noch schönes Wetter. Dann in seinem Arbeitszimmer, aber ich glaube, dass ich schon zu dieser Zeit nur noch eine Tasse spülte. Verlieren Sie sich bitte nicht in Einzelheiten. Wenn er aus dem Bad zurückkam, sagte er mir, was ich machen sollte. Die Küche sauber machen, zum Beispiel den Garten rächen, Wege besorgen oder irgend so etwas. Wo machten Sie die Besorgung? Im Dorf. Weit? 2 Kilometer zu Fuß. Ging Mortain auch ins Dorf? Manchmal. Aber in der Zeit, als ich bei ihm war, seltener. Kamen die Kaufleute zu ihm, um seine Bestellungen entgegenzunehmen? Sie brachten nur die Sachen. Und wie machte er seine Bestellung? Er telefonierte. Welche Art Besorgung machten Sie für ihn? Ich holte Sachen, die gerade fehlten, die er vergessen hatte zu bestellen. Ihm selbst wäre es egal gewesen. Wissen Sie, ich drängte hauptsächlich darauf. Sie waren gewissermaßen in seinem Dienst. Ich hätte es gerne gewollt, er aber nicht. Er merkte, dass es mir Spaß machte. Er gab mir auch kein Geld. Ich hätte es im Übrigen auch nicht genommen. Wollen Sie bitte sein Arbeitszimmer kurz beschreiben? In der Mitte stand ein Tisch mit 6 Stühlen und der Tür gegenüber zwischen den beiden Fenstern ein Buffet. Das war das Esszimmer. Und links unter einem Fenster ein rotes Sofa mit Fransen und 3 Sessel um ein kleines Tischchen. Das war das Wohnzimmer. Und im Hintergrund rechts vor dem 4. Fenster sein Schreibtisch mit seinem Sessel und in der Ecke der Bücherschrank und eine kleine Standuhr, die immer ging. Er zog sie morgens auf. Ich glaube, es war ein Erbstück. Hingen in diesem Zimmer keine Bilder? Doch. Zwei auf jeder Seite des Fensters vom Wohnzimmer. Eins in der linken Ecke des Arbeitszimmers. Das heißt, zwischen dem Fenster und der Ecke. Können Sie sich daran erinnern, was die Bilder darstellten? Das erste, im Wohnzimmer, war ein Fischerhafen mit Schiffen und winzigen Fischern auf dem Kai. Das andere eine Winterlandschaft, Tannen und Hütten im Schnee. Und auf dem im Büro war ein Spahi. Er hatte ein Loch in seiner Uniform, das ich von hinten mit Papier zugeklebt habe. Mortain hatte zu mir gesagt, es würde nicht halten, aber es hat gehalten. Würden Sie bitte seinen Tageslauf weiter beschreiben? Ja. Ja, wo war ich stehen geblieben? Bei den Aufgaben, die er Ihnen übertrug. Ja. Ja, das Haus sauber machen oder den Garten rächen. Was machte er in dieser Zeit? Er setzte sich an seinen Schreibtisch und schrieb ohne Unterbrechung bis 23:30. Was schrieb er? Er beschrieb das Leben von einem Mann, den er gekannt hat. Oder jedenfalls habe ich immer geglaubt, dass er ihn gekannt hat. Er hat mit mir hin und wieder darüber gesprochen. Er hat ihn sicher sehr gut gekannt. Vielleicht war es auch ein Bekannter seiner Familie. Auf alle Fälle wusste er sehr viel über ihn. Er hatte auch eine Menge Briefe und Bücher. Kennen Sie den Namen dieses Mannes? Mortier. Was sagte er Ihnen zum Beispiel über diesen Herrn Mortier? Dass er sehr klug sei und Bücher geschrieben habe und auch, dass er viele Reisen gemacht hätte. Aber er sei sehr allein. Das hat er oft betont. Sehr allein. Ich verstand es nicht recht, denn es war jemand sehr Bekanntes, der viele Freunde hatte. Man hätte meinen können, er wollte mich glauben machen, dieser Mortier sei wie er, der mit keinem Menschen Umgang hatte. Verkehrte er wirklich mit niemand? Er hatte noch eine Nichte, die ihn manchmal besuchte, aber nicht sehr oft. Sonst kam niemand. Ihre Anwesenheit zählte nicht. Das hat mich gerade am meisten gekränkt. Am Anfang sagte ich mir, dass ich ihm Gesellschaft leisten könnte, dass er bald weniger von seiner Einsamkeit sprechen würde. Aber meine Hoffnungen wurden enttäuscht. Ich bedeutete nichts für ihn, ich war überflüssig. Ich musste es aufgeben. Würden Sie bitte den Tageslauf weitererzählen? Er schrieb bis 23:30. Und dann? Ich brachte ihm sein Aperitif, einen Tomatensaft oder einen Portwein, je nachdem. Inzwischen hatte ich angefangen, das Mittagessen zu kochen. Ich brachte es ihm 23:45. Machten Sie das jeden Tag? In der ersten Zeit, ja. 6 Monate lang. Dann immer seltener, wie ich schon sagte. Was versprachen Sie sich von Ihrer Hilfe, da er Ihnen kein Geld gab? Ja, das ist eine Frage, die man mir schon oft gestellt hat. Und? Nichts. Es machte mir Freude. Ich wollte das für ihn tun. Ich war auf diese Weise beschäftigt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich nützlich sein könnte. Ich dachte, es schien mir. Aber man täuscht sich jedes Mal. Würden Sie das bitte näher erklären? Man täuscht sich, wenn man sich für nützlich hält. Man denkt, dass man etwas tun kann. Man kann gar nichts. Haben Sie andere Erfahrungen dieser Art gemacht? Keine besonderen, aber ich habe begriffen, dass jeder Mensch nur seinen eigenen Ideen nachgeht. Man kann noch so viel für jemand tun, es nützt ihm gar nichts. Denken Sie dabei an jemand Bestimmtes? Nein. Hätte er sich auch ohne Sie behelfen können? Er hat sich immer allein beholfen. Ich kann nur sagen, dass alles, was ich getan habe, ihm nicht schaden konnte. Gut gekochtes Essen, ein sauberes Haus, der Garten. Wohnten Sie bei ihm? Er hat es nie gewollt. Er hätte mich bei sich unterbringen können. Das kleine Zimmer neben der Küche stand leer. Er wollte aber nicht. Ich ging jeden Abend nach Hause. Können Sie sich denken, was er gegen Sie gehabt hat? Ach, wenn ich das wüsste. Wenn ich das hätte erfahren können. Das war das Schlimmste. Ich habe ihn 100-mal gefragt. 100-mal. Er hat zuerst gesagt, es wäre nichts. Er wäre lieber allein. Es wäre wirklich nichts. Dann hat er mir gesagt, dass unsere Charaktere nicht zusammenpassten, dass das jedoch die Schuld von niemandem sei. Als ob es zwischen uns Streit gegeben hätte, unsere Charaktere. Als ob ich mir erlaubt hätte, ihm zu widersprechen. Schließlich hat er mir gesagt, dass ich ihm lästig sei. Oder wenn er es nicht gesagt hat... Würden Sie bitte den Tageslauf weitererzählen? Ja. Wir aßen zusammen. In der ersten Zeit unterhielt er sich mit mir. Dann nicht mehr. Doch ich dachte, dass das besser für ihn sei. Und ich habe auch nichts mehr gesagt. Ich sagte mir, in einem gewissen Sinn hört er nie auf zu sprechen. Denn er schreibt die ganze Zeit. Aber ich habe seitdem oft daran zurückgedacht. Ich hätte ihn fragen sollen. Ich hätte ihn aus dieser Schwierigkeit rausholen sollen. Es war vielleicht ein Fehler. Ich habe oft daran zurückgedacht. Wovon sprach er in der ersten Zeit? Von seiner Arbeit, von all dem, was er schreiben wollte, von Herrn Mottier, dem Garten und auch von seiner Nichte. Haben Sie diese Nichte gesehen? Zwei oder dreimal. Was wissen Sie von ihr? Nicht sehr viel. Ich glaube nicht, dass er sie sehr mochte. Sie erinnerte ihn sicher an seine Schwester und vielleicht hatte sie auch Hintergedanken, wenn sie kam. Was für welche? Sie glaubte bestimmt, er wäre reich. Ist immer das Gleiche. Können Sie die Nichte beschreiben? Sie muss um die 30 gewesen sein. Aber ihr Gesicht war reizlos und ganz gelb. Außerdem hatte sie schlechte Zähne. Sie zog sich an, dass man sie für ihre eigene Mutter halten konnte. Sie trug noch nach 5 oder 6 Jahren Trauer. Sie war Volksschullehrerin. Als sie das erste Mal kam, brachte sie einen kleinen Kuchen zum Tee mit. Sie war überrascht, als sie mich in der Küche sah und hat mich gefragt, wer ich sei. Ihr Onkel hätte ihr nichts von mir erzählt und wie viel ich verdiente, ob ich bleiben wolle. Vielleicht hat sie zu ihm etwas gegen mich gesagt. Was veranlasst Sie zu dieser Vermutung? Ach, all das ist so lange her, ich vermute überhaupt nichts mehr. Erinnern Sie sich daran, was Sie damals zu dieser Vermutung veranlasst hat? Ich bin erst spät, viel später auf den Gedanken gekommen, als ich daran zurückdachte. Wenn man immer das Gleiche im Kopf herumwälzt, sieht man auf einmal etwas, was man vorher gar nicht bemerkt hat. Können Sie diesen Gedanken ausdrücken? All das hat genauso wenig Bedeutung wie alles andere. Es war nur in meinem Kopf und ich habe gelernt, dem zu misstrauen. Warum sollen wir die Wahrheit gerade aus dem Unglück erfahren? Man weiß nicht mehr, was man denkt, wenn man... Der Kopf ist wie... Sprechen Sie nur einfach von dem Gedanken, der Ihnen damals kam, wenn er Ihnen jetzt auch merkwürdig erscheint. Viel später ist mir eingefallen, dass ich ihn am Tage nach dem Besuch seiner Nichte dabei überrascht habe, wie er sein Silberzeug zählte. Ich habe ihn gefragt, was mit ihm los sei. Er schien etwas verlegen. Er sagte, dass er doch einmal eine Bestandsaufnahme seines Besitzes machen müsse. Ein Unglück sei schnell geschehen. Trotzdem haben Sie gedacht, dass er Ihnen misstraut? Ja, damals nicht. Ein solcher Gedanke wäre mir nie in den Kopf gekommen. Später erst. Viel später. Und das will man dann für die Wahrheit nehmen. Dabei weiß ich nicht einmal, was ich damals wirklich gedacht habe. Wahrscheinlich eine Laune von ihm. Und dann, dass seine Nichte vielleicht eine Anspielung auf die Erbschaft gemacht hat. Oder vielmehr zuerst, dass sie etwas gegen mich gesagt hat und dann... Erinnern Sie sich an etwas besonders Charakteristisches aus dem Leben von diesem Mortier? Er hatte Bücher geschrieben. Etwas Bemerkenswertes, ein besonderes Ereignis aus seinem Leben. Er ist in Afrika gewesen. Er war 2-mal verheiratet. Lebte er noch? Ich weiß nicht. Waren die Bücher, die Mortain benutzte, von Mortier geschrieben oder waren es Bücher über ihn? Es waren 2 oder 3 von Mortier dabei. Das andere waren Bücher über Afrika oder die Armee. War Mortier bei der Armee gewesen? Ich glaube ja, aber auf dem Foto war er in Zivil. Auf welchem Foto? In einem der Bücher. Haben Sie diese Bücher gelesen? Ich habe mich nicht getraut. Hätte Mortain etwas dagegen gehabt? Ich habe nie gefragt. Würden Sie bitte den Tageslauf weitererzählen? Das Mittagessen. Das Mittagessen, ja. Das Leben von Mortier. Seine Einsamkeit, die Dinge, die nie passieren. Als ich all das ordnen wollte, ist es mir nicht gelungen. Ich habe die Male verwechselt, wo er mit mir gesprochen hat. Um in meinem Kopf Ordnung zu schaffen, hätte ich darauf bestehen müssen, abends da zu bleiben. Ich hätte das kleine Zimmer nehmen müssen. Er hätte mich zwar gehasst, aber ich hätte zumindest einen Versuch gemacht. Und vielleicht, ja, man kann nie wissen, vielleicht hätte er sich schließlich mit mir angefreundet und er hätte nicht mehr an all das gedacht, was nie passiert. Ja, begreift man unsere ganze Dummheit? Überhaupt, dass jeder in seinem Winkel krepieren will, statt dass man sich ein bisschen Mühe gibt, um gemeinsam zu krepieren. Finden Sie das beruhigender? Das ist so eine Idee von mir. Was haben Sie nach dem Mittagessen gemacht? Ich habe abgewaschen, dann im Garten gearbeitet oder im Haus. So ein Nachmittag ist schnell rum. Hat er weitergeschrieben? Bis um vier. Dann hat er einen Spaziergang auf dem Feldweg gemacht. Er ging bis zu der Hecke, die das Grundstück des Bürgermeisters einfasst. Viertel vor fünf kam er wieder zurück. Ich habe ihm inzwischen den Tee gemacht. Haben Sie nicht mit ihm zusammen Tee getrunken? Nein. Wollte er nicht? Ich trinke Tee nicht gern. Hat er dann wieder geschrieben? Bis 7 Uhr. Und dann habe ich ihm sein Aperitif gebracht, meistens einen Portwein. Am Anfang bot er mir auch einen an. Dann nicht mehr. Und um 8 habe ich das Abendessen aufgetragen. Haben Sie zusammen gegessen? Ja. Hat er sich während des Essens mit Ihnen unterhalten? Am Anfang ja, dann nicht mehr. Wann sind Sie nach Hause gegangen? Nach dem Abwaschen, meistens um 9. Am Anfang sagte er bis morgen. Dann nicht mehr. Was hat er nach dem Abendessen gemacht? Er saß in seinem Sessel. Ohne etwas zu tun? Ja. Wissen Sie, wann er zu Bett ging? Ich weiß nicht, vielleicht gegen 10. Haben Sie ihn nie gefragt? Nein, ich habe es eines Tages von seinen Nachbarn erfahren. Sie sagten mir, dass er im Allgemeinen um 10 Uhr das Licht ausmachte. Sie wollten etwas anderes sagen? Nein. Sie schienen zu zögern. Haben Ihnen die Nachbarn etwas anderes gesagt? Sie haben mir gesagt, aber das hat gar keine Bedeutung. Sagen Sie es bitte trotzdem. Sie haben mir gesagt, dass Sie gesehen haben, wie er ins Dorf gegangen ist und dass er öfter dorthin ginge. Hatten die Nachbarn eine Ahnung, wohin er ging? Sie wussten gar nichts. Sie haben Vermutungen angestellt, wie alle Leute, die nichts zu denken haben. Was haben Sie vermutet? Dass er trinkt. Wer waren diese Nachbarn? Ein altes Ehepaar. Sie sind inzwischen beide gestorben. Hatte Mortin keine Bekanntschaft mit Ihnen angeknüpft? Sie hatten schon lange nicht mehr zusammen verkehrt. Konnten die Nachbarn ihre Vermutungen auf Gespräche mit den Leuten aus dem Dorf stützen? Sie sind niemals ausgegangen. Hatten Sie die gleichen Lieferanten? Ja. Ist es nicht möglich, dass diese Leute Ihnen etwas über Mortier erzählt haben? Ja, auf die Idee bin ich nie gekommen. Sie selbst haben nicht im Dorf gewohnt? Nein, in der anderen Richtung, an der großen Straße. Hat es Sie nie gereizt, nachzuprüfen, ob die Nachbarsleute recht hatten? Ich sagte Ihnen schon, dass das alles ohne jede Bedeutung ist. Sagen Sie bitte das, was Sie wissen. Eines Tages bin ich gegen 10:30 ins Dorf gegangen. Das heißt, ich hatte mich auf den Heimweg gemacht und kurz vor der Haustür habe ich mir gesagt, du solltest vielleicht mal ins Dorf gehen. Ich habe einen Moment gezögert, dann habe ich mir gesagt, du riskierst ja nichts und bin wieder umgekehrt und in den Schwan gegangen, die Kneipe am Markt. Ich habe ein Helles bestellt und gehört, wie jemand zu Blabra sagt, dass Mortin vielleicht kommen würde. Ich habe Blabra gefragt, ob er oft käme. Er sagte manchmal. Aber die Wirtin hat gleich gesagt, oh, wissen Sie nur ganz selten. Wer ist Blanbra? Der Straßenwärter. Warum hat sich die Wirtin eingemischt? Eben, das ist mir merkwürdig vorgekommen. Ich habe nichts weiter gesagt, aber später habe ich Cyril gefragt, den Kellner, ob Mortin noch käme. Und er hat genau dasselbe wie die Wirtin gesagt. Oh, wissen Sie nur ganz selten. Warum hat der Straßenwärter auf Mortin gewartet? Na, ich habe ihn gefragt und er hat mir gesagt, man kann nicht wissen. Vielleicht spendiert er mir etwas, Ich habe ihn gefragt, ob er öfter eine Runde bezahlt und er hat gesagt, manchmal. Haben Sie später noch mit den Nachbarn gesprochen? Hin und wieder. Haben Sie ihnen noch mehr über Mortins Gewohnheiten erzählt? Es waren Leute, die nichts Besseres zu tun haben, als über andere zu reden. Was haben Sie ihnen erzählt? Lauter Klatsch. Zum Beispiel? Alles Mögliche, was ihnen gerade in den Kopf kam. Die Leute können nie ertragen, dass jemand allein lebt. Sie müssen immer gleich darüber reden. Was haben Sie ihnen gesagt? Dass ich auf meiner Hut sein sollte. Er hätte es sicher mit den Nerven. Mit solchen Leuten könne man nie vorsichtig genug sein. Und weiß man denn, ob er nicht am Tod seiner Frau Schuld hat und lauter solches Zeug? Er ist also verheiratet gewesen? Als ich ihn kennenlernte, war er schon lange Witwe. Wie lange schon? Vielleicht 10 Jahre. Woran ist seine Frau gestorben? Sie ist ins Wasser gegangen. Haben die Nachbarn sie gekannt? Ja. Was erzählten sie von ihr? Dass sie unglücklich gewesen wäre, seinetwegen. Man hätte es immer mehr gemerkt. Vorher wäre sie fröhlich gewesen und eine gute Nachbarin. Aber nach und nach wäre sie ganz menschenscheu geworden. Warum haben die Nachbarn die Schuld daran Mortain zugeschrieben? Ach, warum? Warum? Und die Leute fragen nie, warum. Sie sagen irgendetwas und wenn eine Frau sich verändert, ist es immer der Fehler des Mannes. Sprach Mortain mit Ihnen über seine Frau? Nein, nie. Haben Sie im Dorf noch etwas anderes darüber gehört? Nichts Besonderes. Die gleichen Vermutungen in Bezug auf Mortain? Verschieden. Die einen sagten, dass er nie hätte heiraten sollen, die anderen, dass er für den Tod seiner Frau wirklich nichts könne. Die meisten kümmerten sich nicht mehr darum. Nach 10 Jahren redeten die Leute von etwas anderem. Sind Sie nicht noch einmal in die Kneipe gegangen, um festzustellen, ob er wirklich trank? Ich bin dort gewesen, aber ich habe ihn nur einmal gesehen. Lange nachdem ich mich von ihm getrennt hatte. War er betrunken? Nein. Er hat mich zu einem Glas Bier eingeladen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Dann ist er wieder fortgegangen. Wovon haben Sie gesprochen? Von seiner Arbeit und seiner Nichte. Haben Sie die wiedergesehen? Einmal. 2 oder 3 Jahre, nachdem ich von ihm weg war. Ich bin einfach mal vorbeigegangen. Ich störte sie anscheinend. Ich bin in der Küche geblieben und habe Kartoffeln geschält. Sie ist gekommen und hat gesagt, ich solle aufhören. Sie würde es selbst machen und ich bin wieder gegangen. Sind Sie danach noch einmal dort gewesen? Ja. Lange danach? 1 oder 2 Jahre. Ich weiß nicht mehr. Was haben Sie die letzten Male gemacht? Kartoffeln geschält oder die Küche aufgeräumt. Ich habe mich nicht einmal mehr getraut, ihm etwas zu kochen, weil er mir einmal gesagt hat, dass ihm von meinem Essen übel würde. Welche Form hatten Sie gewählt, um Ihre Erinnerungen aufzuschreiben? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Haben Sie Ihre Erinnerungen chronologisch geordnet? Was wollen Sie damit sagen? Sie haben vorhin gesagt, dass Sie nicht gewusst hätten, ob Sie die Tage einen nach dem anderen beschreiben oder von Ihren Gesprächen und seinen Gewohnheiten reden sollten. Ja, das ist wahr. Ich wusste es nicht. Für welche Art der Darstellung hatten Sie sich nun entschieden? Ich sagte Ihnen schon, dass ich es nicht weiß. Ich habe es versucht. Es ist mir nicht geglückt. Ich habe schließlich alles weggeworfen. Um es anders auszudrücken. Was Sie weggeworfen haben, war also in verschiedenen, sich widersprechenden Formen abgefasst. Ja, wenn Sie so wollen. Haben Sie das Geschriebene weggeworfen, weil Sie sich nicht für eine bestimmte Reihenfolge entscheiden konnten? Ja. Erinnern Sie sich an eine besondere Schwierigkeit, an etwas, das Ihnen besondere Mühe bereitet hat? Ich sagte Ihnen schon, es war das Problem der Tage oder meiner Gedanken. Plötzlich merkte ich, dass ich eine bestimmte Sache schon gesagt hatte. Oder ich fragte mich vielmehr, ob ich sie nicht schon aufgeschrieben hätte. Und ich las alles wieder durch und stellte fest, dass ich sie schon beschrieben hatte, aber anders. Ich wusste nicht, welche Fassung die richtige war. Ich verbesserte eine von ihnen und am nächsten Tag dann die andere. Und was übrig blieb, war dann meistens gar nicht mehr richtig und passte nicht mehr zu dem anderen. Ich schrieb dann das erste noch einmal ab, so wie es war, ohne Verbesserungen. Und ich traute mich nicht, die anderen Seiten zu zerreißen, für den Fall, dass sie mir später richtiger erscheinen würden. Ja, ich hob alles auf und schließlich fand ich mich überhaupt nicht mehr zurecht. Es war, als ob ich von 3 oder 4 verschiedenen Leuten erzählen würde. Und dann sagte ich mir auch, dass in Träumen oft Wahrheit steckt und ich versuchte, mich an sie zu erinnern. Ich schrieb welche auf, die ich damals gehabt hatte und plötzlich während des Schreibens sagte ich mir, das sind gar keine Träume, das ist wirklich passiert. Manchmal wusste ich überhaupt nicht mehr weiter und ich musste aufhören. Und wenn ich dann wieder weiterschrieb, merkte ich, dass es wohl eher Gedanken von mir gewesen waren, in denen aber mehr Wahrheit steckte als in dem, was wirklich geschehen ist. Doch wenn ich das Geschriebene wieder durchlas, fragte ich mich, ob ich nicht überhaupt alles erfunden hatte. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich ging wieder hin und schlich um sein Haus herum. Die Nichte war da. Ich konnte in die Küche sehen. Ich erkannte ihn sogar hinter dem Fenster beim Schreiben. Einmal hätte ich beinahe laut geschrien, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, direkt neben ihm zu stehen. Ich unterhielt mich mit ihm und wollte gerade wieder in die Küche zurück, um noch etwas zu holen, was ich vergessen hatte. Als ich plötzlich merkte, dass ich auf der Straße stand und nur daran dachte. Es wurde mir schwindelig. Ich bin hingefallen. Gibt es nicht etwas, das Ihnen beim Beschreiben mehr Schwierigkeiten gemacht hat als das Übrige? Die ersten Tage, als ich merkte, dass er auf meine Hilfe keinen Wert mehr legt. Aus einem bestimmten Grund? Ich sagte Ihnen schon, dass ich es nie erfahren habe. Gibt es unter all den Vermutungen, die Sie angestellt haben, eine, die Ihnen wahrscheinlicher vorkommt als die andere? Ich habe lange Zeit geglaubt, dass es von dem Tag an war, wo mir das Omelett angebrannt ist. Ich habe ein anderes machen müssen ohne Pilze. Vielleicht legte er auf diese Pilze, die seine Nichte mitgebracht hatte, besonderen Wert. Sie stammten von dem Grundstück seiner Familie. Er hat nichts gesagt, aber ich habe später gedacht, dass er sicher verärgert war. Er wurde nie wütend. Das machte die Sache auch nicht besser. Und ich wusste nie, woran ich war. Und dann habe ich mir gesagt, dass ihm das sicher nichts ausgemacht hat, weil er seine Nichte nicht mochte. Aber ich habe gesehen, wie er ein paar Tage später im Lexikon unter Pilzen nachgeschlagen hat. Und ein paar Tage später hat er von seinem Spaziergang welche mitgebracht und mich gefragt, ob es die gleichen wären. Sie waren aber giftig. Natürlich hatte all das damals gar keine Bedeutung. Und erst später, als ich darüber nachdachte. Hatten Sie noch andere Vermutungen? Ich hatte ihm einmal gesagt, dass der Weg im Garten mit Kies bestreut sein müsste. Er sah dafür keinen Grund. Ich sagte ihm, dass ich mir meine Schuhe ganz schmutzig mache. Und er hat mir geantwortet, das ist nicht für lange. Wollte er damit sagen, dass das schlechte Wetter nicht anhält oder dass er beschlossen hatte, mich wegzuschicken? Vielleicht hatte er es beschlossen. Denn kurz darauf hat er mir eines Morgens gesagt, ich solle nicht so viel Krach machen, wenn ich komme. Ich fragte ihn, wann habe ich den Krach gemacht? Und er hat geantwortet, jeden Tag, und noch etwas hinzugefügt, was ich nicht verstanden habe. Später habe ich gedacht, wahrscheinlich war das wieder, das ist nicht für lange. Aber zuerst habe ich gedacht, dass er zu mir gesagt hat, das ist nicht für lange, so wie er gesagt hätte. Hoffentlich wird das nicht für lange sein. Hoffentlich passen Sie in Zukunft auf. Erst später habe ich mir gesagt, dass es sich dabei um den gleichen Entschluss gehandelt hat. Oder ein anderes Beispiel. Er hat sich angewöhnt, während der Mahlzeiten ganz alleine vor sich hin zu murmeln. Am Anfang fragte ich ihn, was er hätte. Und er antwortet, nichts, meine Arbeit beschäftigt mich. Oder er stand auf, um einen Löffel oder das Salz zu holen, statt mich darum zu bitten. Und ich sagte mir, er ist zerstreut. Bis zu dem Tag, wo er mir gesagt hat, dass ich besser nur einmal in der Woche käme. Und immer so weiter, bis zum Schluss. Aber Sie können sich nicht vorstellen, was es bedeutet, nichts zu wissen. Dabei war es nicht etwa, weil ich ihn nicht gefragt hätte. Ich habe ihn dauernd gefragt. Und er hat mir immer gesagt, es sei nichts, es ist nichts. Trotzdem war nicht mehr davon die Rede, dass ich jeden Tag wiederkommen sollte. Und zu dieser Zeit habe ich angefangen, die Geschichte mit den Pilzen und all das andere in meinem Kopf hin und her zu wälzen. Eines Tages habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe ihn gefragt, ob er deshalb so verärgert sei. Er hat laut herausgelacht und gesagt, ich bin doch schließlich nicht kindisch. Ja, da habe ich nicht mehr davon angefangen. Hatten Sie all das in Ihrem Manuskript festgehalten? Ja. Die verschiedenen Stufen Ihres Zweifels und seine Antworten? Ja. Ich sagte Ihnen schon, das war das Schwierigste. Ich wusste nicht, ob ich aufschreiben sollte, was ich zuerst gedacht hatte oder was ich im Augenblick dachte. Ob ich schreiben sollte, vielleicht täusche ich mich, oder ob ich das besser nicht schreiben sollte, sondern nur denken. Das ist so schwierig geworden, dass ich das Gefühl hatte, verrückt zu werden. Ich habe mir gesagt, du wirst das jetzt lassen. Ich habe es versucht. Aber ich habe immer wieder angefangen. Bis zu dem Tag, wo ich beschlossen habe, alles wegzuwerfen. Warum haben Sie Ihre Aufzeichnung in den Brunnen geworfen und nicht verbrannt? Ich weiß nicht. Es war so eine Idee. Ich habe alles um einen Stein gewickelt und verschnürt und bin zum Brunnen gegangen. Sie sagten, dass Sie Ihre Handlung kurz darauf bereut hätten. Ja, das habe ich nicht gesagt. Haben Sie nicht gesagt, dass Sie sich zunächst erleichtert gefühlt hätten, aber dann nicht mehr? Ja, aber ich konnte meine Aufzeichnung ja nicht wieder herausholen. Sie haben also bedauert, dass Sie sie weggeworfen haben? Nein, ich habe es nicht bedauert. Sie waren also erleichtert? Wenn das so einfach wäre... Was wollen Sie damit sagen? Wenn es mir auch beim ersten Mal misslungen ist, hätte ich doch wieder von neuem anfangen können. Sollte ich wieder von neuem anfangen, all die Dinge gab es noch. Sie waren da, hier. Ich hätte vielleicht... Haben Sie wirklich keinen Versuch mehr unternommen? Nein, ich sagte es Ihnen schon. Aus dem einzigen Grund, weil Sie nicht schreiben können? Ja. Und außerdem ist er tot. Es lohnt sich nicht mehr. Ganz plötzlich habe ich gemerkt, dass es sich nicht mehr lohnte. Und ich hatte die ganze Zeit über in einer Täuschung gelebt. In Wahrheit war er tot. Was konnte ich denn? Das war vor 20 Jahren. Ja, vor 20 Jahren. Ist es indiskret, wenn ich Sie frage, wie alt Sie damals waren? 40. Das heißt 42 oder vielleicht das 43. Ja, es war im Frühjahr und mein Geburtstag. Wodurch hatten Sie erfahren, dass Herr Mortin eine Köchin suchte? Durch die Zeitung, ja. Ich habe es zufällig eines Morgens gelesen und habe mir gesagt, Noemi, du wirst jetzt gleich zu diesem Herrn gehen. Sie heißen Noemi mit Vornamen? Das ist ein sehr romantischer Name. Hat sie Herr Mortin auch so genannt? Jawohl. In welcher Situation befanden Sie sich, als Sie auf diese Anzeige stießen? In welcher Situation? In welcher Sie meinen? Waren Sie ledig? Waren Sie schon einmal in Stellung gewesen? Ich war seit 2 Jahren Witwe, mein Herr. Mein Mann ist an einem Herzschlag verschieden und ich... Was war Ihr Mann? Wir hatten ein kleines Uhrmachergeschäft. Führten Sie eine glückliche Ehe? Und ob wir eine glückliche Ehe führten? So etwas von einer glücklichen Ehe, wissen Sie. Als er mich verließ, war mein Leben zu Ende, ja ganz zu Ende. Und doch haben Sie noch ein gutes Stück Weg zurückgelegt, Frau Koschar. Ja, ein gutes Stück Weg, wie Sie sagen. Aber ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können. Ich habe das Glück, dass ich mit meinem Eduard teuer bezahlt habe. Wollen Sie damit sagen, dass Sie bei Herrn Mortin unglücklich waren? Unglücklich nicht. Er ist immer anständig zu mir gewesen. Aber allein. Und für eine Frau, wissen Sie... Hatten Sie keinerlei intimere Beziehung zu Herrn Mortin? Sie meine doch nicht... Ich meine, hat Sie Herr Mortin nie ins Vertrauen gezogen? Hat er nicht mit Ihnen gesprochen? Er sprach sehr wenig. Man hatte immer das Gefühl, ihn zu stören. Und während 18 Jahren hat sich seine Haltung nicht geändert? Er ist immer derselbe gewesen, immer sehr korrekt, nie sehr böse geworden. Außer vielleicht das eine Mal, als ich am Telefon aus Versehen gesagt habe, er sei nicht da. Ja, da ist er böse geworden. Es war mir sehr unangenehm gewesen, dass ich mich getäuscht hatte. Sind Sie immer ans Telefon gegangen? Ja. Und je nach dem Tag musste ich sagen, er ist da oder er ist nicht da. Und an diesem Tag hat er mir am Morgen gesagt, dass ich sagen solle, er ist da. Und auf einmal habe ich es verwechselt und habe am Telefon Nein gesagt. Es war sicher ein wichtiger Anruf. Ah, es war wichtig, ja. Aber ich kann mich nicht mehr genau besinnen. Ein Herr, glaube ich, der wieder wegfuhr. Sie arbeiteten geschäftlich zusammen. Würden Sie uns bitte von Ihrer ersten Begegnung mit Herrn Mortin erzählen? Das ist alles so lange her. Ich muss mit dem Vormittagsbus gekommen sein. Ein Diener hat mir aufgemacht. Er hat mich in die Küche geführt und dann Herrn Mortin geholt. Ist dieser Diener mit Ihnen zusammen in Herrn Mortins Diensten geblieben? Nein, ich sollte an seine Stelle treten. Hat er Ihnen die Gründe gesagt, weshalb er wegging? Nein, ich habe ihn noch nicht wiedergesehen. Und hat Herr Mortin Gelegenheit gehabt, Ihnen zu sagen, warum sein Diener weggegangen ist? Das hat er mir nie gesagt, nein. Waren Sie allein bei Herrn Mortin? Ja. Sie haben sich also nicht nur um die Küche gekümmert. Nein. Die Auskünfte, die man uns gegeben hat, stimmen also nicht. Sie waren eigentlich seine Haushälterin, nicht nur seine Köchin. Haushälterin? Das ist wohl nicht das richtige Wort. Ich war einfach sein Dienstmädchen. Was für einen Eindruck hat er Ihnen beim ersten Mal gemacht? Was für einen Eindruck? Ja, fanden Sie ihn kalt? Hat er gelächelt? Hat er Sie nach Ihren früheren Stellungen gefragt? Ich glaube, er hat mich gefragt, ob ich schon einmal in Stellung gewesen bin. Und ich musste ihm sagen, dass es das erste Mal war. Aber auf den Eindruck kann ich mich nicht mehr besinnen. Das heißt, er ist so gewesen, wie er immer gewesen ist. Können Sie sich noch an seine Reaktion erinnern, als er erfuhr, dass es Ihre erste Stellung war? Er hätte es sicher anders lieber gehabt. Aber wahrscheinlich hat er gesehen, dass gerne 20 mehr war. Ich hatte meine Erfahrungen. Herr Mortin lebte allein, nicht wahr? Ganz allein in dem großen Haus. Jawohl. Das heißt, er hatte einen Neffen, der ihn von Zeit zu Zeit besuchte und manchmal auch dort übernachtete. Herr Louis. Können Sie uns eine kurze Beschreibung des Hauses geben? Eine Villa mit 10 Zimmern und allem Komfort, wie man sagt. Aber es gab eine Menge Dinge, die nicht mehr funktionierten. Zum Beispiel die Heizung. Der Kessel hätte längst ausgewechselt werden müssen. Aber er weigerte sich. Er sagte, es sei für ihn gut genug so. Und im Winter hat er sich immer erkältet und ich mit meinem Rheumatismus. Schließlich haben wir nur noch 4 Zimmer bewohnt. Welche? Das Wohnzimmer, die Küche, sein Zimmer und meines. Die anderen Räume waren abgeschlossen, unten das Esszimmer und der Rauchsalon und im ersten Stock die 4 anderen Zimmer. Außer wenn Herr Louis über Nacht blieb, dann bekam er das blaue Zimmer. Und haben Sie nie jemand gehabt, der Ihnen bei Ihrer Arbeit half? In den letzten Jahren ist montags eine Aufwartefrau gekommen. Sie hat die grobe Arbeit gemacht. Ich habe es allein nicht mehr geschafft. Hat sich jemand um den Garten gekümmert? Herr Mutter beschäftigte sich ein bisschen drin. Und der Nachbar kam, um die Bäume zu beschneiden und machte ab und zu das Unkraut weg. Aber er sah nie aus, wie er hätte aussehen sollen. Am Anfang kam samstags noch ein Gärtner, aber dann hat der Mortin so ganz nebenbei gesagt, dass das zu teuer würde. Wie war der Tageslauf von Herrn Mortin? Ich klopfte um 8 an seinem Zimmer, er kam 8:30 herunter und dann frühstückte er. Wo frühstückte er? Im Wohnzimmer. Machte alles im Wohnzimmer, aß dort, arbeitete. Wie war dieses Wohnzimmer eingerichtet? In der Mitte stand die Anrichte aus dem Esszimmer. Wir hatten sie in den letzten Jahren dorthin gestellt. Sie genügte für eine Person, sogar für 2. Ich habe ihm dort das Essen aufgetragen. Die weiteren Möbel des Wohnzimmers? Hinten rechts sein Schreibtisch, der schon immer dort gestanden hatte. Und links das große Kanapee mit den beiden antiken Sesseln und dem Bücherschrank. Und vor dem Kamin die beiden Polsterstühle, die neu aufgearbeitet hätten werden müssen. Die Füllung guckte überall heraus. Aber Herr Mortin hing an seinen Erinnerungen, wie er sagte. Er wollte seine Möbel so und nicht anders. Und was macht er nach dem Frühstück? Im Sommer macht er einen kleinen Spaziergang im Garten. Im Winter fing er gleich an zu arbeiten. Er hat sehr viel gearbeitet. Wissen Sie seine Bücher? Du, liebe Gott, seine Bücher. Wissen Sie etwas über das, was er schrieb? Haben Sie sich dafür interessiert? Aber natürlich habe ich mich dafür interessiert. Ich wollte ihn immer fragen, aber er mochte nicht, dass man ihn fragt. Ich habe ihn einmal gebeten, mir eines seiner Bücher zu leihen. Er hat immer zu mir gesagt, meine liebe Noemi, Sie verstehen doch nichts davon. Aber ich habe es trotzdem gewollt und er hat es mir gebockt und ich habe es gelesen. Welches? Das Buch über Herrn Mortier. Das Leben des Herrn Mortier. Ist beinahe der gleiche Name wie seiner. Aber er war doch etwas anders. Er war Offizier in Afrika, in den Kolonien. Das militärische Leben und die Eingeborenen, das alles, das habe ich gelesen. Wissen Sie, was für eine Arbeit ihn in den letzten Jahren seines Lebens hauptsächlich beschäftigt hat? Immer die gleiche. Ja, schon seit langem das Leben des Sohnes von Herrn Mortier, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wer das war. Vielleicht auch ein Offizier. Und wie verbrachten Sie Ihren Tag? Ich machte die ganze Hausarbeit. Das ist nichts weiter interessant. Wer war diese aufwachte Frau? Eine Frau aus dem Dorf, auch nicht sehr gesprächig. Aß sie mit Ihnen zusammen? Ja, aber wie gesagt, sie war sehr schweigsam. Und dieser Nachbar, der sich um den Garten kümmerte, wer war das? Der Nachbar? Ja, besuchte er Ihren Herrn, unterhielten Sie sich? Selten. Außer wenn etwas Besonderes war, zum Beispiel der Zaun oder, ach ja, wegen der Blumen. Der Nachbar wollte gern welche hinpflanzen, aber Herr Mortier sagte, dass sie niemandem etwas nützen. Das habe ich ihn sehr oft sagen hören. Der Nachbar hätte gern Blumen gepflanzt. Das wäre eine zusätzliche Arbeit gewesen, eine kleine Mehreinnahme. War dieser Nachbar Gärtner? Nein, ein pensionierter Eisenbahner. Und gab es, als der Gärtner noch da war, Blumen in dem Garten? In den ersten Jahren ja. In dem Beet vorm Haus und auch an den beiden Wegen entlang, die zur Laube führten. Kam Herr Mortier mit niemand weiter zusammen als mit diesem Nachbarn? Wie gesagt, von Zeit zu Zeit mit seinem Neffen, sonst mit niemand, nein. Was wissen Sie über diesen Neffen? Herr Louis war der Sohn seiner verstorbenen Schwester. Er war ein Herr in den 30ern. Kontrolleur, glaube ich, oder so etwas. Er arbeitete am Rathaus. Wann besuchte er seinen Onkel? Einmal im Monat oder alle 2 Monate, das kam darauf an. Manchmal blieb er über Nacht, dann ging er am nächsten Morgen weg. Wissen Sie, worüber er sich mit seinem Onkel unterhielt? Ich weiß das nicht. Nein. Sie redeten nicht zusammen, wenn ich dabei war. Waren Sie niemals versucht, da Sie sich doch so allein fühlten, ein bisschen zu erfahren, worüber Sie sprachen? Ich habe immer gewusst, was Sie gehört, Herr. Ich konnte nicht, ich hätte nicht. Sie brauchen nicht in Verwirrung zu geraten, liebe Frau Koschar. Wir sind nicht hier, um Sie in Verlegenheit zu bringen. Es wäre aber doch möglich, dass Sie ganz durch Zufall bei Ihrem Dienst einige Worte gehört hätten, nicht wahr? Vielleicht. Das eine oder andere Mal habe ich ein paar Worte gehört, aber... Sehen Sie? Und wovon war Ihrer Meinung nach die Rede? Mein Gott, ich weiß es nicht. Vielleicht Familiengeschichten. Vielleicht sprachen Sie von der Mutter von Herrn Louis. Wissen Sie das alles? Oder wie Sie sagen... Was wollten Sie eben hinzufügen? Nur allein jemanden da haben und reden zu hören, das hatte ich gern. Sehen Sie, Frau Koschar, sehen Sie? Und können Sie sich nicht an eine Einzelheit aus diesen Unterhaltungen erinnern? Etwas, das Ihnen besonders haften geblieben ist? Nein, ich wüsste nicht. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Nein, ich erinnere mich nicht. Sprach der Neffe von Herrn Mortier auch nicht mit Ihnen? Er war ziemlich, oh Gott, wie soll ich sagen, ziemlich stolz, wenn man so sagen darf. Zeigt er sich Ihnen nicht dankbar, dass Sie sich seines Onkels annahmen? Das? Oh Gott, wie soll ich sagen? Hat er Ihnen vielleicht etwas vorzuwerfen? Das war, das... Einmal hat er zu mir gesagt, dass ich zu viel Lohn verlange. Ich hätte gar nicht so viel zu tun. Haben Sie mit Herrn Mortier darüber gesprochen? Nein. Dieser machte Ihnen sicher nicht diesen Vorwurf, da er Sie ja weiter in seinem Dienst behielt. Nein, Herr. Mein Lohn war auch gar nicht so hoch. Von den Dienstmädchen der Gegend verdienten manche 3-mal so viel. Hat es in Herrn Mortiers Leben nicht etwas gegeben, an das Sie sich besonders erinnern? Irgendetwas, das vielleicht ganz amüsant für unsere Hörer wäre? Ich wüsste nichts im Augenblick. Das Leben von Herrn Mortier verlief wie am Schnürchen. Um wie viel Uhr trugen Sie das Mittagessen auf? 12:30. Sie besorgten die Einkäufe im Dorf sicher selbst. Jawohl. Und hatten Sie keine Bekannten im Dorf? Niemand, mit dem Sie ein kleines Schwätzchen machten? 1 oder 2 Leute, denen ich guten Tag sagte. Die Frau vom Kolonialwarenhändler, ja, die redete viel, aber nur über ihre eigenen Geschichten. Meine, die habe ich für mich behalten. Bin schon immer sehr verschlossen gewesen. Mein Eduard hat es mir oft vorgeworfen. Was machte Herr Mortier nach dem Mittagessen? Er legte sich eine 30 Minuten hin. Dann machte er noch einen Spaziergang im Garten. Oder er ging ins Dorf zu seinem Rechtsanwalt. Kam sein Rechtsanwalt manchmal zu ihm? Niemals, nein. Herr Mortier ging gern einmal weg. Es brachte ihn auf andere Gedanken. Und wann begann er wieder zu arbeiten? Höchstens 3. oder wenn er ins Dorf ging um 5. Sind Sie sicher, dass er im Dorf nur seinen Anwalt aufsuchte? Ja, er ging zu seinem Rechtsanwalt. Sie scheinen zu zögern. Hat er noch andere Bekannte? Vielleicht. Aber das ging mich nichts an. Bekannte im Wirtshaus zum Beispiel? Glauben Sie, dass er Bekannte im Wirtshaus hatte? Ach, dieses Wirtshaus. Sehen Sie, er kannte noch mehr Leute. Und wen traf er im Wirtshaus? Dieses Wirtshaus, wissen Sie. Wollen Sie vielleicht sagen, dass er sich da hineinziehen ließ? Jawohl. Und geschah das oft? Oft, ja. Und er kam vielleicht etwas ermüdet wieder zurück? Oh ja. Und Sie versorgten ihn dann? Darüber möchte ich nicht gern sprechen. Bis wann arbeitete er, wenn er nicht ins Wirtshaus ging? Bis 7:30. Wissen Sie, mit wem er am häufigsten im Wirtshaus zusammen war? Das wollte ich gar nicht wissen. Wann brachten Sie das Abendbrot? Im Winter 7:30, im Sommer 8:30. Frau Gauchard, versuchen Sie sich bitte an etwas zu erinnern, das Herrn Mortens Gestalt wieder bei Ihnen aufleben lässt. Zum Beispiel ein kleines, besonderes Ereignis, das sich von dem Gewöhnlichen abhebt. Ich wüsste nichts im Augenblick. Für mich ist das alles so ungewohnt. Vielleicht darf ich Ihnen erzählen, dass mir selbst etwas passiert ist, das mich sehr betrübt hat. Etwas. Nun, Frau Gauchard, erzählen Sie nur. Eines Tages habe ich mein Heft verloren. Ihr Heft? Es war eine Gewohnheit, die ich noch aus meiner Jungmädchenzeit behalten hatte. Mein guter Eduard hat oft darüber gelacht. Ein Heft, in das ich alles Mögliche eingetragen habe. Und ein Jahr vor Herrn Mördings Tod, ja ungefähr ein Jahr davor, habe ich mein Heft nicht mehr gefunden. Ich habe es überall gesucht. Ich habe sogar Herrn Mortin gefragt, der sich natürlich darüber lustig gemacht hat. Und seitdem habe ich nichts mehr aufgeschrieben. Ich hatte Lust dazu verloren. Aber die erste Zeit ist mir sehr gefehlt. Abends habe ich sie mir wieder gelesen, um Gesellschaft zu haben. Das war mein Gedächtnis, wie man so sagt. Und seitdem habe ich gemerkt, dass ich mich auf nichts mehr besinnen kann. Welche Art von Sachen schrieben Sie in dieses Heft? Auch ganz unbedeutende, gar nichts Besonderes. Manchmal ein Küchenrezept aus der Zeitung. Oder die Wörter, die Herr Mortin für sich in Sprache redete, nämlich beim Arbeiten mit sich selbst. Darüber dachte ich dann abends nach. Können Sie sich noch an einige dieser Wörter erinnern? Nein, ich erinnere mich nicht. Ich habe seitdem nichts mehr aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe auch nichts mehr gehört. Außerdem waren es sehr schwere Wörter. Herr Mortin war dermaßen klug, dermaßen. Sie empfanden eine große Zuneigung für ihn, nicht wahr? Oh ja. Und Sie hätten gern gehabt, dass er Ihnen gegenüber etwas mehr davon gezeigt hätte. Ach, wissen Sie all das? Sie sind trotzdem aus Anhänglichkeit in seinem Dienst geblieben. Man gewöhnt sich daran, wissen Sie. Man gewöhnt sich. Das hätte er nach so langer Zeit auch ohne mich machen sollen. Und haben Sie nie erfahren, wie Ihr Heft weggekommen ist, das uns noch so viele Dinge hätte verraten können? Niemals, nein. Meine Briefe haben mir auch sehr gefehlt. Sie lagen in dem Heft. Was für Briefe? Von meinem Sohn. Seine letzten Briefe. Sie hatten einen Sohn, Frau Gauchard? Ich hatte einen, ja, ich hatte. Und er? Er hat Sie auch verlassen? Vor 10 Jahren bei einem Autounfall. Wollen Sie uns ein bisschen von ihm erzählen? Oh, gern. Er schrieb Ihnen, also lebte er nicht mit Ihnen zusammen. Wo lebte er? In Deutschland. Er war Ingenieur. Oh, er war sehr intelligent, mein Bernard. Wir hatten ihn sehr gut erzogen, ein braver Junge. So brav. Er hatte dorthin ziehen müssen, aber er wartete darauf, zurückzukommen. Er konnte sich dort nicht einleben. Er erzählte die Tage, kann man sagen, ja. Und er schrieb mir, ich hatte alle seine Briefe aufgehoben. Und Sie sagen, dass Sie auch verschwunden sind? Sie lagen in dem Heft vor der letzten Seite, aber an seine Briefe erinnere ich mich, das können Sie mir glauben. Und all das ist plötzlich verschwunden? Und Sie haben nicht versucht herauszubekommen, wieso? Haben Sie irgendjemanden im Verdacht? Wer hätte sich denn dafür interessieren können? Nein, wirklich. Meine Ersparnisse, das war etwas anderes. Aber mein Heft... Wollen Sie damit sagen, dass Ihre Ersparnisse auch verschwunden sind? Ja, ja, alles, was ich besaß. Und Sie haben nicht mit Herrn Mortin darüber gesprochen? Ich habe etwas wegen dem Heft gesagt. Wegen dem Geld,